Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 8, 823 an Goethe, Weimar, 14. Dezember 1801. Ich glaube, dass wir jetzt auf gutem Wege sind. Das Fieber hat sich ganz gelegt und die schlimmen Zufälle sind bei meiner Frau auch verschwunden. Mit den Kindern ist alles bis jetzt gut abgelaufen. So hoffe ich also, mit einer schlimmen Woche wegzukommen. Wenn Sie für August nichts fürchten, so wäre es für meinen Karl eine große Freude, ihn zu sehen. Haben Sie selbst keine Scheu vor der Krankheit und mögen nach Tische eine Stunde ausfahren, so machte mir's große Freude, Sie zu begleiten und einen Augenblick wieder zu sehen. Auch würde mir die frische Luft gut tun, denn ich habe nun 5 Tage bloß im Lazarett gelebt. SCH